Blau bin ich noch nie gewesen, nein, ich war nie blau. Blau bin ich noch nie gewesen, ich war niemals blau. Ich war vielleicht mal hageldicht, eventuell auch mal voll. Doch blau, nein, nein, das war ich nicht, ich bin doch ehrenvoll. Blau bin ich noch nie gewesen, nein, ich war nie blau. Blau bin ich noch nie gewesen, ich war niemals blau, hey, hey, hey. Ich war zwar manchmal ziemlich breit, mitunter fast schon grün, aber da das Herr versoffen leid, werd ich mir nie verziehen, na, na, na, na. Blau bin ich noch nie gewesen, nein, ich war nie blau. Blau bin ich noch nie gewesen, ich war niemals blau, na, na, na, nein. Noch nie gewesen, nein, ich war nie blau. Blau bin ich noch nie gewesen, nein, ich war nie blau, nein, nein, nein, nein. Ich sauf mich manchmal komatös auf über 5 Promille. Doch blau sein fänd ich skandalös, ich bin noch kein Mandrill. Blau bin ich noch nie gewesen, nein, ich war nie blau. Blau bin ich noch nie gewesen, ich war niemals blau. Blau sind wir noch nie gewesen, nein, wir waren nie blau. Blau sind wir noch nie gewesen, nein, wir waren nie blau. Blau sind wir noch nie gewesen, nein, wir waren nie blau. Blau sind wir noch nie gewesen, blau sind wir noch nie gewesen, nein, wir waren nie blau. Blau sind wir noch nie gewesen.